Musik aus Frankreich mit Wurzeln in Afrika. Das waren gerade Secta Voodoo anno 1998. Zuerst mit einem kurzen A Cappella-Take und gerade eben mit einer Hip-Hop-Nummer in einer Sprache, zumindest zum Teil, die ich nicht identifizieren kann. Secta Voodoo heißt der Act und das Vinyl-Doppelalbum trägt den Titel Attitude, l'envers du décor. Vor Secta Voodoo gab's Musik von Jacques Higelin vom 79er Doppelalbum Champagne pour tout le monde. CPI heißt das nächste Stück. Der Text besteht nur aus wenigen Zeilen. Dieses Land, das nicht meins ist, ist vielleicht das eure. Gehört ein Land eher dem einen als dem anderen? Dieses Land, das nicht meins ist. Ich schaue auf seine Tür, der Schlüssel gehört mir, wie jedem anderen. Dieses Land, das nicht meins ist, wird es eines Tages unseres sein, deines wie meines und nichts anderes?